WDR 5 Doc 5 Das Feature. Klöster sind Orte der Spiritualität, das ist offensichtlich. Weniger offensichtlich ist, dass sie auch unabhängige Wirtschaftsbetriebe sind. Finanziert durch die Arbeit der Nonnen und Mönche, verwaltet und gesteuert durch eigene Wirtschaftsexperten. Unsere Autorin war zu Besuch in Klosterläden, einer Hostienbäckerei, Gastbetrieben und Tagungszentren. Zu Gast bei altehrwürdigen und auch ganz neuen Klostergemeinschaften. Diese Sendung wurde erstmals im November 2024 ausgestrahlt. Wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen. Klöster haben sich in den letzten Jahren neu aufgestellt und neu erfunden auch. Also sie sind natürlich auch auf Trends aufgesprungen. Die klassischen Betriebe tragen nicht mehr. Hostien, Messgewänder, diese Dinge, also da machen sie heute besser Plätzchen, Seifen oder was anderes. Die Leute gucken auf den Klosterberg, boah, da sind ja lauter Gebäude, eine tolle Kirche, eine Schule, ein Gästehaus und noch ein Gästehaus. Die sind ja schon wieder am Reparieren, am Renovieren, die müssen ja richtig Knete haben. So, das ist eben leider nicht der Fall, sondern wir müssen gucken, wo kriegen wir es her. Ora et Labora. Wirtschaftsunternehmen Kloster. Ein Feature von Katrin Börs. Klöster sind Orte des Glaubens, der Kontemplation, der inneren Einkehr. So weit, so bekannt. Aber Klöster sind auch Wirtschaftsunternehmen. Das ist weniger bekannt. Stellt sich die Frage, wovon leben die Nonnen und Mönche und wie verdienen sie Geld? Um das herauszufinden, gehen wir auf die Reise zu 6 Klöstern in ganz Deutschland. Also wir bekommen keine Gelder direkt aus der Kirchensteuer. Kirchensteuer gibt es also keine für die Klöster. Aber sie gehören zur katholischen Kirche und könnten von dieser Seite finanzielle Unterstützung bekommen. Weder kriegen wir vom Bistum noch von Rom irgendetwas für unseren Lebensunterhalt. In unserer Regel steht, nur dann sind sie wahrhaft Mönche, man müsste jetzt sagen wahrhaft Nonnen, wenn sie von der Arbeit ihrer Hände leben. Warum sollten wir das nicht müssen, wie alle anderen Leute auch? Also wir bekommen keine Gelder direkt aus der Kirchensteuer, sondern müssen uns eben über Spenden, Erbschaften, die Arbeit in der Seelsorge und so weiter und eben auch über die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe finanzieren. Um das heute besser zu verstehen, hilft ein Blick in die Vergangenheit. Die ersten Klöster sind im 4. Jahrhundert aus Einsiedlerkolonien hervorgegangen. Angehörige einer Ordensgemeinschaft leben zusammen und eine Ordensregel bestimmt das Leben im Kloster. Für klassische christliche Klöster ist die monastische, also die mönchische Lebensform bestimmend. Diese kennzeichnet sich durch gemeinschaftliches und individuelles Gebet, Einkehr, Stille, Kontemplation und Abgeschiedenheit von der Welt. Aber auch durch körperliche Arbeit, geistiges und geistliches Studium und Gastfreundschaft. Monastische Orden sind etwa die Benediktiner, Zisterzienser und Karmelitinnen. Im Mittelalter waren Klöster bedeutsam für die Ausbildung der abendländischen Kultur und Zentren der Bildung. Kulturelle Arbeit fand fast ausschließlich dort statt, weil man da auch lesen und schreiben konnte. Auch Wissenschaft und Handwerk waren dort beheimatet. Ein Kloster hatte im Mittelalter viele Vorteile, erklärt der Klosterexperte und Historiker Dr. Sebastian Steinbach. Er leitet das Klostermuseum Abtei Liesborn im Kreis Warendorf im Münsterland. Also eine übernationale Organisationsform, die zudem administrativ natürlich super aufgestellt ist durch ihre Schriftlichkeit, die auf einen großen Landbesitz zurückgreifen kann, auf ein großes Menschenpotenzial, auch. Ne? Sie haben ja im Grunde sehr viele Leute, die arbeiten, ohne dass sie entlohnen müssen. Das muss man ja auch mal denken. Und die eröffnen, heute würden wir sagen, Filialen in den Städten und werden dann zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz für die dort wirtschaftenden Handwerker, weil sie natürlich einerseits kostengünstiger produzieren können, weil sie keine Handwerker entlohnen müssen. Und andererseits als Geistliche unterstehen sie nicht der weltlichen Gerichtsbarkeit. Damals lief die Finanzierung eines Klosters erst einmal über Landbesitz. So erhielt ein Kloster bei seiner Gründung vom Stifter, also vom König, Bischof oder einer adeligen Familie, einen Grundbesitz an Land. Damit konnte sich das Kloster selbst versorgen. Und da man in der Regel mehr durch Landwirtschaft und Handwerk erwirtschaftete, als selbst verbraucht wurde, konnte dieser Überschuss, also zum Beispiel Getreide, Vieh oder Lebensmittel, verkauft werden. Auf diese Weise kam Geld in die Klosterkassen. Mit dem Eintritt einer neuen Person in ein Kloster bekam man wieder Land geschenkt. Also wenn Familien ihre nachgeborenen Töchter oder Söhne, die sie selber nicht mehr versorgen konnten, also die dritte, vierte, fünfte Tochter, die dann nicht mehr verheiratet wurde, die musste man ja auch irgendwo unterbringen. Und wenn sie die in ein Kloster gab, dann musste sie dem Kloster dafür etwas schenken, damit die Tochter auch versorgt war, dann bekam sie wieder Land. Dieses Land konnte dann bewirtschaftet, getauscht, verkauft werden und auch das war eine Finanzierungsmöglichkeit. Im Mittelalter waren Klöster also erfolgreiche, mächtige Wirtschaftsunternehmen. Doch diese Situation hat sich im Laufe der Geschichte verändert. Der Einfluss der Städte wuchs, die Bedeutung der Klöster sank. Die nächste große Veränderung kam durch die Reformation. Der katholische Glaube und die Klöster wurden kritisiert und angefeindet. Viele Klöster wurden im Zuge der Reformation abgeschafft. Darum gehören Klöster in die katholische Welt. Im Protestantismus gab es sehr lange keine Klöster und keine Ordensgemeinschaften. Seit etwa 50 Jahren, also erst nach dem Zweiten Weltkrieg, wächst da aber etwas Vergleichbares. Diese evangelischen Gemeinschaften werden Kommunitäten genannt. Die sind aber relativ klein und fallen bei der absoluten Zählung von Klöstern und Ordensgemeinschaften insgesamt so gut wie nicht ins Gewicht. Zurück zur Historie. Nach der Französischen Revolution, Ende des 18. Jahrhunderts, kam es dann zur Säkularisation, also zur Einziehung kirchlicher Besitztümer. So fielen Klostergüter an den Staat und an bürgerliche Familien. Auf einen Schlag waren hunderte Stifte, Klöster und Abteien von der Auflösung betroffen. Während des Kulturkampfes im 19. Jahrhundert schwoll der Konflikt zwischen dem deutschen Kaiserreich und der katholischen Kirche noch weiter an, bis zur Reichsgründung 1871. Der erste protestantisch geprägte Nationalstaat verstand sich nicht mit seiner katholischen Minderheit. Damals wurden erneut zahlreiche Klöster aufgelöst. Eine weitere Zäsur: die Nationalsozialisten begannen 1941, Klöster zu beschlagnahmen und die Mönche und Nonnen zu verfolgen und zu vertreiben. Das hat dazu geführt, dass viele heutige Klöster und Ordensgemeinschaften relativ jung sind. Die Orden gibt es schon lange, aber die Gemeinschaften sind teilweise erst etwa 100 Jahre alt. Ordensleute in Deutschland sind über die DOK, die Deutsche Ordensoberen Konferenz, organisiert. Das ist die Vertretung der römisch-katholischen Ordensgemeinschaften in Deutschland. Rund 410 Obere vertreten da etwa 13.400 Ordensleute. 10.200 davon sind Frauen, 3.200 Männer. So der Stand der DOK Ende 2023. All diese Ordensleute leben in etwa 1.300 klösterlichen Niederlassungen. Das Spektrum erstreckt sich von großen Klöstern mit 100 Schwestern oder Brüdern bis zu kleinen Gemeinschaften mit nur 2 oder 3 Ordensmitgliedern. Ob groß, ob klein, alle sind für sich verantwortlich. Wir sind im Handelsregister eingetragen. Wir müssen Offenlegung nach kleinen Gesellschaften machen. Wir sind als Geschäftsform eine GmbH. Wir haben Geschäftsführerin, Gesellschafterin. Wir geben selbstverständlich jedes Jahr eine Steuererklärung für unsere Betriebe ab. Wir sind überprüfbar. Ja, wir sind autonom. Das heißt, wir müssen selber für unseren Lebensunterhalt sorgen. Also, alle sind eigenständig und auf sich gestellt. Der Glaube verbindet sie, genauso wie der Orden, dem sie angehören. Aber jedes Kloster steht für sich und muss auf dem Markt bestehen, sich über Wasser halten. Abtei Königsmünster, Meschede, Sauerland, Benediktiner, Gegründet 1928. Aktuell 46 Mönche. Also im Grunde ist ja die Abtei Königsmünster im Grunde so ein kleines Klosterdorf, wo so alles da ist, was man so für die Infrastruktur eines kleinen Dorfes auch findet. Da ist die Kirche in der Mitte, da ist eben das Klostergebäude, wo die Mönche wohnen, also im Grunde ein privater Haushalt, wo 45 Mitbrüder ihr Zimmer haben. Das ist Pater Maurus. Er trat 1997 als sehr junger Mann ins Kloster ein und ist heute der Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit in der Abtei Königsmünster. Ja, Klöster haben heute Pressesprecher, Geschäftsführer, PR-Experten, IT-Fachleute. Doch beim Start vor knapp 100 Jahren war das noch nicht so, beschreibt es Abt Kosmas. So ein bisschen die Legende ist, die Gründungslegende, dass also eine kleine Gründergemeinschaft hier aufgeschlagen ist 1928, ausgerüstet mit einem Kästchen mit Karteikarten, Adressen, katholisches Münsterland. Da kann man rumradeln, das haben auch einige Brüder gemacht, mit dem Fahrrad und dann immer schön klingeln, Klinken putzen und eben Geld einsammeln, um diesen Bau des Klosters zu finanzieren. So fingen die ersten 10 Mönche an. Selbst diese Benediktiner hatten also wenig bis nichts, als sie starteten. Und die Benediktiner gelten als älteste und bedeutendste klösterliche Bewegung des Abendlandes. Heute gibt es weltweit 7.000 Benediktiner und 16.000 Benediktinerinnen in über 800 Häusern. Eins davon eben Königsmünster in Meschede. Aber wofür brauchen die Mönche das Geld überhaupt? Die müssen natürlich ein warmes Zimmer haben, wollen was zu essen haben, Deo, Duschgel und Kleidung und so weiter, wie das eben zu Hause so ist. Das ist im Prinzip eine große Männer-WG, wenn man das jetzt mal abseits des religiösen Aspektes sieht. Und dafür muss natürlich auch Geld her. So erklärt es der Prokurist der Abtei, Jonas Busch. Er selbst ist kein Mönch, sondern einer von 100 Angestellten, die im Kloster arbeiten. Ein Kloster wie Königsmünster bekommt auch Spenden. 2023 kamen an Spenden rein 1,16 Millionen Euro. So steht es im Jahresbericht der Abtei. Davon waren 20% zweckgebunden, etwa 40% ging in die Missionsarbeit und der Rest floss in die Abtei. Allerdings sind Spenden schwer zu kalkulieren und fallen jedes Jahr unterschiedlich hoch aus. Außerdem reichen sie bei weitem nicht aus, um alles auf dem Klosterberg am Laufen zu halten. Deshalb müssen die Brüder selbst Geld verdienen. Normalerweise sind jetzt hier vorne und alle rennen beim zweiten. Guten Tag. Danke. Da ließe sich an die Bildung als Wirtschaftszweig denken. Klöster betreiben schließlich seit Jahrhunderten Schulen. Auch Königsmünster hat ein Gymnasium mit 680 Schülerinnen und Schülern. Ansprechpartner ist hier Pater Julian. Er ist seit über 20 Jahren Mönch im Kloster. Er ist außerdem Lehrer und Schulverwalter und auch der Zellerar der Abtei, also der Finanzverwalter des Klosters. Aber leider kostet die Schule, anstatt finanziell etwas zu bringen. Es ist ja in NRW so, dass man 6% der Gesamtsumme einer Schule, die man trägt, deren Eigentümer man ist, selber bezahlen muss. Und 94% werden vom Land erstattet. Das hört sich immer ganz gewaltig an. Aber ich sag mal beispielsweise, es sind für unsere Schule im Moment knapp 400.000 Euro, die allein der Eigenanteil ausmacht, den wir als Abtei jedes Jahr aufbringen müssen, um uns den in Anführungszeichen Luxus einer Schule zu leisten. Aber es gibt ja noch andere Betriebe in Königsmünster. Seit den 70er Jahren entstand hier immer mehr, weiß Prokurist Jonas Busch. Der Grundsatz war immer, dass die Betriebe entstanden sind aus einer eigenen klösterlichen Notwendigkeit heraus. Also man hat eine Tischlerei, weil man irgendwann zu Kirchbauzeiten ein Chorgestühl brauchte. Und dann waren eben die Gerätschaften da, man hatte sich schon einen Angestellten angelacht und schon kam man eben dazu, dass die Tischlerei auch wirtschaftlich nach außen tätig wurde. Ähnliches für Küche und Bäckerei. Also eigentlich wurde maßgeblich für den eigenen Bedarf produziert und die Überschüsse verkauft. Im Laufe der Jahre haben die Mönche so einiges auf ihrem Klosterberg aufgebaut, zählt Pater Maurus auf. Wir haben zwei Herbergen, also zwei Gästehäuser, die Oase, die eher für junge Leute, wo viele Schulklassen Schulbesinnungstage machen, und das Haus der Stille, wo eher erwachsene Menschen sich zurückziehen, um stille Tage zu verbringen, sich nochmal vielleicht ihrer Quellen gewiss zu werden. Wir haben Läden. Und wir haben im hinteren Bereich auch Werkstätten, die Werkstätten, die dann zum Lebensunterhalt beitragen. Das ist eine Schmiede, das ist die Tischlerei, das ist eine Handweberei und Paramentik, wo liturgische Gewänder gemacht werden. Das ist der ganze Küchenbereich mit einer Gaststätte, wo Lebensmittel produziert werden und dann eben auch verkauft werden. Da ist auch Marketing dringend erforderlich. Eigene Internetseite, Werbung und der professionelle Umgang mit Social Media. Für Königsmünster kein Problem, bestätigt Pater Maurus und greift zu seinem Smartphone. Und für die Betriebe, die Werkstätten, die können gar nicht anders bestehen, als wenn sie auch ein gutes Marketing haben dabei. Und dass eben die Menschen auch wissen, dass es hier gute Sachen zu kaufen gibt oder zu bestellen gibt. Genau, wir haben ja den Online-Shop jetzt, also die Abtei-Warenseite, die nochmal alle Betriebe beschreibt, wo die Menschen eben auch online bestellen können. Das war gerade während Corona ganz wichtig, weil ja da auch viele Betriebe schließen mussten. Aber der Online-Shop, der lief dann eben weiter. Da kommt schon einiges zusammen. Schulmensa, Restaurant, Café, Konditorei mit eigenem Schokoladensommelier. Und sogar eigenes Bier hat Königsmünster. Bier gehört ja auch traditionell zu jedem Kloster. Brauereien haben Nonnen und Mönche schon seit dem Mittelalter sehr erfolgreich betrieben. Und das hat sich bis heute gehalten. Vor allem das Image, sagt Klosterexperte Sebastian Steinbach. Wir haben schon eine gewisse Vorstellung von Kloster auch in Verbindung mit Wirtschaft. Und Kloster ist natürlich, vielleicht würden Marketingleute sagen, auch Kloster ist ja auch eine Marke. Also ich verkaufe auch eine gewisse Vorstellung mit der Marke Kloster. Klosterbier funktioniert ganz gut. Also wir haben einen gewissen Qualitätsanspruch, wenn wir an Klosterbier denken. Das liegt wahrscheinlich daran, weil eben das Bierbrauen im Kloster eine so lange Tradition hat und was so lange schon existiert, muss einfach gut sein. Klosterbrauerei Schlüsseldorf. Kloster Mallersdorf. Mallersdorf, Bayern. Mutterhaus der armen Franziskanerinnen von der Heiligen Familie. Gegründet 1869. Aktuell 330 Schwestern. Wir machen hier einen kurzen Abstecher raus aus NRW, rein ins niederbayerische Mallersdorf Pfaffenberg. Hier in der Klosterbrauerei füllt Braumeisterin Schwester Doris gerade das letzte Bierfass für heute ab. Im Mittelalter gab es über 500 Klosterbrauereien in Deutschland. Und obwohl uns die Verbindung Kloster und Bier so allgegenwärtig erscheint, gibt es heute kaum noch Klöster, in denen gebraut wird. Und die, die es noch gibt, liegen alle in Süddeutschland. Die echten Klosterbrauereien sind Andex, Ettal, Scheyern, wir, Kreuzberg. Das wollen die anderen Klöster eben nicht hören. Es sind noch 5, wo wirklich ein Kloster im Besitz ist. Also das andere sind ehemalige Klosterbrauereien. Die schmücken sich noch mit dem Titel. Aber es gibt keinen männlichen klösterlichen Braumeister mehr. Also noch einmal ganz langsam. Klosterbier werden viele Biere genannt. Aber nur noch in 5 deutschen Klöstern wird wirklich noch gebraut. In 4 davon übernehmen diese Aufgabe mittlerweile angestellte Brauer. Da steht nirgends mehr ein Mönch oder eine Nonne am Brauzuber. Es gibt nur noch sie. Schwester Doris ist die allerletzte ihrer Zunft. Außer ihr gibt es in Deutschland keinen klösterlichen Braumeister mehr, weder männlich noch weiblich. Die 75-Jährige hat als Teenagerin ihre Lehre im Kloster begonnen und braut jetzt seit über 40 Jahren das Mallersdorfer Klosterbräu. Noch ist sie fit und fleißig und braut jährlich 3000 Hektoliter Bier. Zum regionalen Verkauf und für den Eigenbedarf. Im Mutterhaus leben 330 Schwestern, viele alt und mittlerweile pflegebedürftig, und außerdem noch 200 Angestellte. Und es gibt bei uns zu jeder Mahlzeit Bier, außer zum Frühstück. Mittag und Abend auch. Und es gibt nichts Gesünderes wie das Bier, aber die Menge macht's. Du musst halt wissen, wann du aufhören musst. Die letzte brauende Ordensschwester Deutschlands hat Unterstützung bei der Bierproduktion. Auch sie hat Angestellte und die werden das Brauen wohl später weiterführen, wenn sie es nicht mehr kann. Denn Schwester Doris hat keine Nachfolgerin unter ihren Mitschwestern. Zurück nach NRW. Zurück zur Abtei Königsmünster. Da wurde nie gebraut, aber Bier wollten die Mönche trotzdem. Es war so ein längerer Prozess auch, natürlich der Produktrecherche. Man muss eine Namensrecherche machen, damit man da nicht irgendwie in irgendwelche Rivalitäten hineinkommt oder danach Probleme bekommt. Haben uns eben entschieden, dass das, damit das auch was mit uns zu tun hat, das Bier eben nach unserem Gründungsprior, Pater Linus, zu nennen. Drei Sorten gibt es. Und die Mönche schenken es in ihrem Restaurant und im Café aus. Kaufen kann man das Klosterbier auch im Abteiladen und im Onlineshop. Und von da geht es in die ganze Welt. Doch nicht nur fürs leibliche Wohl wird in der Abtei gesorgt. Sie hat auch noch einen anderen wichtigen Unternehmensbereich. Weil ein Benediktinerkloster lebt ja auch von Gästen, die kommen. Es heißt sogar explizit in der Benediktsregel, dem Kloster sollen Gäste nie fehlen. Gastfreundschaft ist ein ganz hohes Gut in Klöstern. Das ist eine gute Geschäftsidee, die in der heutigen Zeit immer wichtiger wird, sagt Abt Kosmas. Wenn jemand am Montag zur Arbeit geht und sagt, ich war am Sonntag in der Kirche, interessiert das keinen. Wenn einer aber sagt, ich war am Wochenende im Kloster, dann sage ich, oh, interessant, ne? Also Kloster hat noch so einen Nimbus und mit Kloster verbinden Menschen so einen lebendigen Ort der Spiritualität. Das beobachtet der Historiker und Klosterexperte Sebastian Steinbach auch. Sie sind natürlich auch auf Trends aufgesprungen oder haben die aufgenommen, wie eben in einer sehr schnelllebigen, hektischen Zeit die Sehnsucht nach, auch mal nach einem Ort der Stille, nach Ruhe, auch nach Abgeschiedenheit von digitalen Medien und Ähnlichem. Auf der anderen Seite auch spirituelle Suche. Und so entstand ihr Gastgewerbe. 1981 bauten sie die Oase für Jugendliche und 2001 wurde das Haus der Stille für Erwachsene eingeweiht. Heute ist der moderne Bau aus Sichtbeton und Glas offizielle Pilgerherberge. 20 Gäste können dort stille Tage verbringen und die Mönche bieten dazu Kurse und Workshops an. Da sind wir ja am Puls der Zeit und es ist ganz wichtig, auch wirklich mit den Leuten unterwegs zu sein, mit den Menschen, die zu uns kommen und da auch zu hören, was die Menschen wirklich brauchen. Also zu uns kommen ja ganz viele Menschen, die ja auch so für sich eine Heimat suchen, die sonst vielleicht nicht so in der Kirche heimisch sind. Wir sind eben auch offen für alle Menschen. Da treffen die Tradition der Mönche und der Bedarf der Kunden günstig aufeinander. Heutzutage sind Klöster auch ja im Grunde geistliche, spirituelle Zentren, wo Menschen zu uns kommen, die vielleicht auch ganz niederschwellig kommen, um vielleicht ein Produkt zu kaufen oder einfach in der Kirche eine Kerze anzuzünden oder ein Wochenende bei uns im Gästehaus zu verbringen. Es ist ein Angebot, was wir den Menschen machen. Und das gehört heute dazu, dass wir uns eben auch der Welt ja sozusagen öffnen. Ähnlich läuft es mit der Gastlichkeit bei den Schwestern der Abtei Mariendonk bei Grefrath in Kreis Viersen am Niederrhein, berichtet die Zellerarin Schwester Lioba. Das Bistum hat ein Interesse daran, dass wir bestehen bleiben, weil wir schon so etwas wie ein geistliches Zentrum sind. Hier kommen zum Teil Priester, die hier Exerzitien machen. Wir haben ganz viele Seminare und Gruppen zum Thema Glauben. Bisher machen wir es schon, dass eigentlich hier alles, was mit Bibel zu tun hat, mit Glauben zu tun hat, Glaubensgespräche, Bibelwochenenden, Wanderwochen zu biblischen Texten. Dazu dienen teilweise die ehemaligen Zellen, also die Zimmer der Nonnen. Denn das Kloster hat mittlerweile mehr Räume als Schwestern. Diese Gästezimmer haben nichts von einem Luxushotel, sie sind klein und schlicht. Das ist dann eben zwar mit Waschbecken, aber keine Nasszelle und klösterlich, spartanisch, aber trotzdem, meine ich, hat man alles, was man braucht. Die meisten Gäste kommen eh, um zur Ruhe zu kommen, Stille zu haben. Abtei Mariendonk, Grefrath, Benediktinerinnen, gegründet 1900, aktuell 20 Nonnen. Auch die Schwestern von Mariendonk haben ganz klein angefangen. Das Kloster war ursprünglich wirklich sehr arm. 10 Schwestern am Anfang, jede hatte einen Stuhl. Den hat sie mit in die Kirche genommen, mit in den Speiseraum genommen, mit auf ihr Zimmer genommen. Und dann haben die halt angefangen, da Obst und Gemüse anzubauen. Die Wirtschaftlichkeit in der Abtei hat sich verändert und angepasst. Hatten die ehemals 60 Schwestern, früher Hühner, Milchvieh und viel Land und einen großen Garten zu beackern, ist das heute anders. Mit nur noch 20 Schwestern. Die Landwirtschaft wurde abgegeben, weil sie nicht mehr viel einbrachte und viel Arbeitseinsatz von den Schwestern forderte. Auch der Garten wurde stark verkleinert. Heute wird er von einer Schwester bewirtschaftet. Die hat aber auch einen gut dotierten Lehrauftrag an der Uni. Für die Gartenarbeit bleibt da wenig Zeit und Energie. Angestellte arbeiten heute mit und die Schwestern kaufen mittlerweile Lebensmittel ein. Es gab auch Geschäftsideen, die gar nicht funktioniert haben, erinnert sich Schwester Lioba. Wir hatten dann überlegt, ein Hospiz zu bauen mit 8 Plätzen. Und wir hatten dann einen Architekten, der uns einen sehr schönen Plan gemacht hat. Wir waren mit dem Kreis hier, mit dem Umweltamt der Zuständigen. Alle waren ganz angetan und dann kriegten wir die Ablehnung. Hier dürften wir nur Landwirtschaft, gegebenenfalls vielleicht noch Handwerk, aber nichts anderes. Bis 2022 wurden in der Abtei Mariendonk auch Hostien gebacken, über 100 Jahre lang. Doch während Corona und des Lockdowns gab es keine Gottesdienste, die Kirchgänger blieben daheim. Die Arbeit rentierte sich nicht mehr. Die Schwestern gaben dieses Handwerk auf. Neben 15 Gästezimmern betreiben sie heute eine Weberei, Näherei und Stickerei, in denen liturgische Stoffe für kirchliche Gewänder entstehen. Des Weiteren designen sie Fahnen für Vereine. Die Nonnen stellen außerdem Pulmonal her. Das Lungentonikum aus Kräutern darf wegen der Kennzeichnungspflicht von Arzneimitteln heute nicht mehr so genannt werden. Aber die Schwestern verkaufen es immer noch in ihrem Abteiladen, jetzt als Aperitif. Sie sind geschäftstüchtig, weil sie es sein müssen. Und sie handeln gewissenhaft und sehr vorausschauend. Kein bisschen weltfremd. Als die Schwestern sich entschieden haben, Mitte der 90er Jahre die Landwirtschaft dicht zu machen, haben die genau den richtigen Zeitpunkt erwischt. Die konnten die Milchquote gut verkaufen, die konnten die Rinder gut verkaufen und sie konnten relativ gute Pachtpreise ausmachen. Davon leben sie heute immer noch. Durch die Schließung der Landwirtschaft gab es dann den Grundstock, mit dem die Schwestern dann auch anfangen konnten, zum Beispiel Festgelder festzulegen. Und das war natürlich Ende der 90er, da gab es 8, 9, 10, 12%. Es gibt aber auch Klöster, die nicht so ein glückliches Händchen fürs Geschäft haben. Es gab schon Klöster, die kurz vor der Insolvenz standen. Ja, wir nicht. Aber ja, das gab es. Natürlich, wenn man sich verschätzt. Also ich sag mal, es gab ein Kloster, die haben sich einen wundertollen Krankentrakt hingesetzt oder Pflegetrakt hingesetzt für die alten Brüder. Das war alles gut gemeint. Aber aus irgendeinem Grund haben die sich völlig verspekuliert. Und hatten dann Kosten aufgehäuft für diesen Pflegetrakt, der hat die an den Rand der Insolvenz gebracht, des ganzen Klosters. Klöster sind aber nicht nur Wirtschaftsbetriebe mit Arbeitsplätzen, sie sind auch Orte der Gemeinschaft der Brüder und Schwestern. Und um 12.15 Uhr ist dann ein kleines Gebet, das Mittagsgebet, das so den Tag, die Arbeit unterbricht, im wahrsten Sinn des Wortes, so als Zeichen, dass eben, ja, dass die Arbeit nicht alles ist in unserem Leben, sondern dass es eben einen gibt, der unsere Arbeit übersteigt. Dann ist um 12.30 Uhr das Mittagessen, das wir im Schweigen in der Regel einnehmen, mit einer Tischlesung, die wir dabei hören. Und danach ist dann eben nach einer kurzen Mittagspause auch wieder Arbeitszeit. Das tun auch die vielen Mitarbeiterinnen im Karmelitinnenkloster in Witten im Ennepe-Ruhr-Kreis im Südosten des Ruhrgebiets. Dadurch sind wir auch einfach bekannt, auch als Imkerkloster, da bin ich total stolz. Wir sind das einzige Karmelkloster in Deutschland, der eine Imkerei betreibt. Unser Honig wird immer sehr gut verkauft, ist immer viel zu schnell ausverkaufter Honig. Und alle Menschen sagen, der hat so ein besonderes Aroma. Ich glaube es auch, weil ich das auch so merke und spüre. Und dadurch, dass Schwester Marie-Mathe sagt, ja, ich segne auch meine Bienen immer, morgens und abends. Also ist das Ergebnis gut. Kloster der Karmelitinnen. Witten an der Ruhr. Karmelitinnen. Gegründet 1951. Aktuell 10 Nonnen. Der Honig der 20 Bienenstöcke ist der Stolz von Priorin Schwester Anna Maria und der Imkerin Schwester Maria Martha. Und durch ihn ist das Kloster sogar berühmt. Denn seit 2015 ist der Honig vom Imkerverband mit Gold ausgezeichnet. Sogar Papst Franziskus hat schon ein Glas Honig aus Witten bekommen. Doch der eigentliche Lebensunterhalt der Karmelitinnen wird durch was anderes gedeckt. Sie backen Hostien. Wir haben ca. 1000 Kunden, die Pfarreien, die wir versorgen. Im letzten Jahr hatten wir 3,5 Millionen Hostien versendet und zusätzlich noch ca. 14.000 Priesterhostien. Und die Symbolhostien, wir backen mit den alten Handeisen, in die Symbole eingraviert sind. Und die sind heute wieder sehr beliebt und gefragt. Und deshalb müssen wir entsprechenden Bestellungen dann auch immer backen, dass Vorrat da ist. Die Wittener Karmelitinnen betreiben die einzige Hostienbäckerei im Erzbistum Paderborn. So ein Monopol ist ein echter Marktvorteil, macht aber auch jede Menge Arbeit. Wir hätten noch viel mehr Kunden bekommen können, aber das ist jetzt wirklich reichlich Arbeit. Wir sind ausgelastet und ist gut so. Wir sind froh und dankbar, dass das so ist. Aber irgendwo muss man Grenzen setzen, denn wir haben ja nicht nur die Arbeit, sondern wir sind ja auch für Gebet da und der Tageslauf ist voll. Aber sie waren nicht immer so erfolgreich, wie es vielleicht heute klingt. Zu Corona-Zeiten hatten wir auch 80% weniger Umsatz. Wir hatten fast keine Bestellungen gehabt und waren natürlich in Sorge. Aber nach Corona fing das wieder ganz gut an. Dadurch, dass wir noch mehrere Kunden dazu bekommen haben, haben wir genug Arbeit und sind wirklich sehr, sehr dankbar. Also von Herzen dankbar, dass die Menschen zu uns kommen. Es war harte Arbeit, das Hostienbacken. Seit 1957 backen die Schwestern. Lange noch von Hand, so wie die besonderen Hostien mit Symbolen auch heute noch gebacken werden. Seit 1991 haben sie zusätzlich einen Backautomaten, der die Arbeit etwas leichter macht. Aber das Ausstanzen passiert weiterhin per Hand, beziehungsweise per Fußpedal. Da kommt die Hostienplatte, steckt man da drunter und das Messer und dann ein paar Stunden hintereinander, dann weiß man auch, was man gemacht hat. Die Schwestern bewegen viel. Aus 2 Zentnern Mehl und 30 Litern Wasser werden pro Backtag bei 180 Grad viele tausend Hostien gebacken. Über 3,5 Millionen Stück im Jahr. Und ich habe jetzt kürzlich gedacht, also vor 30 Jahren waren die Kessel irgendwie leichter als heute. Aber gut, die Arbeit bleibt und wir machen dann munter weiter. Das ist ja auch unsere Aufgabe und Auftrag für Kirche und die Menschen. Dinge, die gut laufen, behalten und weiterverfolgen. Geschäftsmodelle, die nicht funktionieren, überdenken und sich notfalls auch pragmatisch davon trennen. Das hat das Kloster Salzkotten im Kreis Paderborn in Ostwestfalen-Lippe gemacht. Kongregation der Franziskanerinnen. Töchter der Heiligen Herzen Jesu und Marie. Salzkotten. Franziskanerinnen. Gegründet 1860. Aktuell 52 Schwestern. 1974 gehörten zu dieser Kongregation über 800 Schwestern. Sie lebten in dem großen Mutterhaus in Salzkotten und in vielen Filialen in Nord- und Mitteldeutschland. Im 19. Jahrhundert betrieben sie Waisenhäuser, später waren sie hauptsächlich in der Krankenpflege tätig. Noch heute unterhalten sie 2 Altenheime in Salzkotten und im Sauerland. Doch die Zeiten änderten sich. Die Schwestern wurden immer älter, und es kam wenig Nachwuchs nach. Die Immobilie blieb groß, aber immer weniger Schwestern konnten für deren Erhalt arbeiten. Das trieb die Provinzoberin Schwester Angela gewaltig um. wo sollen wir das Geld herbekommen? Das ist im Grunde genommen bis heute ein großes Problem. Wir stehen hier vor einer Riesensanierung des Mutterhauses und wir haben real weder die Personen noch das Geld. Das ist nun wirklich eine Realität. Zum einen sind, glaube ich, inzwischen nicht mehr genug Schwestern im Berufsalltag, sodass das geregelte Geld durch die Berufstätigkeit in die Gemeinschaft fließt. Es gab aber auch durch die Wirtschaftskrise einen großen Einbruch. Das Kloster verfügt zwar über Geld, aber das darf es nicht alles ausgeben. Wir müssen ja dafür sorgen, dass unsere Schwestern versorgt werden bis zum Tod. Wir haben keine andere Absicherung. Aber durch die enorme Finanzkrise, die vor etlichen Jahren sich aufgetan hat, konnte man mit diesen Anlagen, die da waren, letztlich den Alltag nicht mehr bestreiten. Also musste eine Transformation, ein Umdenken, eine Lösung her. Wie die aussah, erklärt der Verwaltungsdirektor und Geschäftsführer Andreas Kramer. Wir haben im Jahr 2019 eine Kostenstellenrechnung eingeführt, um die einzelnen Wirtschaftsbereiche überhaupt erstmal darzustellen, um zu gucken, in welchen Bereichen arbeiten wir rentabel, in welchen Bereichen arbeiten wir nicht rentabel. Und ein Ergebnis unter anderem daraus ist die Gründung einer Servicegesellschaft. Das heißt, wir haben die komplette Hauswirtschaft, die Zentralküche, die Gebäudereinigung ausgegliedert in eine eigene Servicegesellschaft, von der wir die Mehrheitsanteile halten. Wir haben uns einen Kooperationspartner dazu geholt, der uns mit Know-how unterstützt, diesen Wirtschaftsbereich wieder rentabel aufzustellen. Das Kloster trennte sich auch von einem Ferienhaus für die Schwestern im Schwarzwald. Zu weit weg, zu wenig genutzt. Von einem Schwimmbad, zu teuer im Unterhalt. Und sogar von ihrem Festsaal. Das Gebäude wurde vor kurzem in eine Kita umgebaut. Und jetzt spielen 35 Kinder auf dem Gelände und bringen Leben auf den Klostergrund. Das stellte sich als eine Win-Win-Situation für alle heraus. Die zahlen natürlich Miete auch, die beziehen auch all ihre Leistungen hier im Mutterhaus, die beziehen das Essen hier im Mutterhaus, die beziehen die Gebäudereinigung im Mutterhaus. Also Geld reinkommt heute über Gestellungsgelder, also Gehälter für die Schwestern, die noch im Berufsleben stehen. Geld kommt rein über Vermietung. Ein Teil des Mutterhauses ist an die Altenheim St. Clara GmbH vermietet. Das heißt also, die GmbH, deren 100% Anteile die Kongregation hält, zahlt aber Miete ans Mutterhaus und bezieht auch sämtliche Leistungen im Mutterhaus, wie Hausmeisterleistungen, wie Speisenversorgung, Gebäudereinigung. So machen sich die Franziskanerinnen fit für die Zukunft. Mittlerweile haben sie ein geistliches Zentrum auf dem Klostergelände gegründet. Dort betreiben sie Seelsorge und bieten Raum für Seminare, Begegnungen und Workshops. Da sie so auch Aufgaben für das Bistum übernehmen, werden sie für ihre Arbeit wiederum vom Bistum bezahlt. Das alles macht sie nicht reich im materiellen Sinne. Das ist aber auch nicht so wichtig, sagt Schwester Angela. Das widerspricht der franziskanischen Spiritualität. Also ich kann für unseren Orden sehr garantiert sagen, dass wir kein reicher Orden sind. Wir sagen immer, das, was wir nicht selber brauchen, wird weitergegeben. Das Wir in Klöstern ist sehr entscheidend. Es geht um die Gemeinschaft. Die Entscheidungen werden nicht nur von den Vorgesetzten, also dem Abt oder der Priorin, getroffen, sondern von allen. Absolut demokratisch, erklärt Pater Maurus von Königsmünster. Bei wichtigen Angelegenheiten müssen aber auch alle fragen. Dann gibt es auch sogar Abstimmungen, wenn zum Beispiel größere finanzielle Anschaffungen gemacht werden. Als wir vor ein paar Jahren unsere neue Abteiorgel zum Beispiel gekauft haben oder wenn die Oase jetzt modernisiert werden soll, das Gästehaus, da müssen auch alle dem zustimmen und auch regelmäßig informiert und befragt werden. Aber es gibt trotzdem auch Hilfe von außen. Die meisten Klöster in der römisch-katholischen Kirche sind in Kongregationen zusammengeschlossen. Das sind Klösterverbände, ein bisschen wie Dachverbände bei Unternehmen. Das größte Verbundsystem existiert bei den Benediktinern. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns in der Kirche auf Erden ein Abbild des himmlischen Jerusalem geschenkt. Die Zugehörigkeit zur Kongregation bringt Hilfe, aber auch Pflichten mit sich. Gerade war Pater Maurus im Mutterkloster seiner Kongregation im bayerischen St. Ottilien. Ich war dort zu einer Finanzvisitation. Das hört sich erstmal sehr dramatisch an, ist aber etwas, was normal stattfindet. Alle 5 Jahre wird jedes unserer unabhängigen Klöster von 2 Mitbrüdern finanziert, die so aus dem Verwaltungsbereich oder wie ich aus der Missionsprokura kommen und nochmal so ein bisschen unabhängig auch nochmal über Finanzen, über Bilanzen schauen. Das ist eben nochmal ein, so was wie ein internes Frühwarnsystem, wo man dann sagen kann, wo läuft es gut, wo muss man vielleicht drauf achten, wo kann man auch nochmal Impulse von außen gebrauchen. Denn die Klöster haben fast alle das gleiche Problem, den Fachkräftemangel, wenn man so will. Auch in der Abtei Königsmünster. Das gibt Abt Kosmas offen zu. Wir werden eben auch älter. Durchschnittsalter ist bei uns jetzt 59,5. Da kriegen viele Ordensgemeinschaften große Augen und trotzdem werden wir älter. Ja, also wir haben aktuell gute Ausgangspositionen und ich habe dem Konvent auch gesagt, also wenn meine Amtszeit, das sind 12 Jahre, vorbei ist, dann sind wir Durchschnittsalter 72, dann können wir nicht mehr viel wuchten. Das heißt, jetzt ist die Zeit, Gas zu geben und zu gucken, wie können wir hier noch einen guten Ort schaffen. Seit 5 Jahren hat Königsmünster nun schon keinen neuen Novizen, also keinen Auszubildenden für den Ordensberuf mehr. Umso wichtiger ist es, offen und bereit zu sein, meint Pater Maurus. Dass wir eben präsent sind, auch auf den verschiedenen digitalen Wegen auch. Und die Menschen, die uns dann vielleicht zuerst mal über Instagram oder über Facebook oder über die Homepage kennengelernt haben, die kommen dann irgendwann auch mal zu uns und bleiben dann mal ein Wochenende als Gast bei uns. Viele, die neu eingetreten sind in den letzten Jahren, haben uns das erste Mal auch übers Internet auch gefunden. Und so ist das eben auch ein normaler Weg, dann eben ja auch, um Menschen für unser Leben zu begeistern, um überhaupt auf uns aufmerksam zu machen. Die meisten Klöster bieten auf ihren Internetseiten Unterstützung und Kontakte an, wenn man sich berufen fühlt. Schwester Liobar von der Abtei Mariendonk berichtet, dass es durchaus Interesse am Klosterleben gibt. Manchmal sind die Gründe aber nicht unbedingt rein religiöser Natur. Also es gibt hin und wieder tatsächlich Anfragen von Frauen, die 60, 70, 75 sind, die den Wunsch äußern, ins Kloster einzutreten, weil sie davon ausgehen, dann sind sie wirtschaftlich und sozial versorgt. Sie leben in einer Gemeinschaft, werden betreut, müssen sich um nichts kümmern und haben damit ihren Altersruhesitz sozusagen gefunden. So dringend brauchen die Klöster dann doch keine neuen Mitglieder. Ich glaube, es gibt kein Kloster in Deutschland, das so jemanden aufnehmen würde, nicht aus Gehässigkeit, sondern weil das Klosterleben nicht darum geht, sich in ein gemachtes Nest zu setzen und versorgt zu werden. Das ist nicht Klosterleben. Klosterleben ist Gottsuche. So. Und zweitens geht es auch wirtschaftlich nicht. Also die Schwestern, die hier eintreten, wenn sie jünger sind, bringen ihre Arbeitskraft mit. Die Schwestern und Brüder werden also immer älter und können deshalb irgendwann nicht mehr arbeiten. So brauchen die Klöster Angestellte, um die Arbeit zu leisten. Außerdem müssen auch die Alten versorgt und gepflegt werden. Auch das kostet viel Geld. Und da kommt ein entscheidender Faktor ins Spiel, der ein Kloster von einem normalen Unternehmen stark unterscheidet, erklärt die Äbtissin von Mariendonk, Schwester Christiana. Ja, das Problem ist eben, dass wir keine Renten haben. Also, dass wir nicht in der staatlichen Altersvorsorge sind. Und deshalb war eigentlich die Altersvorsorge, die angestrebt war ursprünglich, es kommen immer junge Schwestern und dann funktioniert das schon irgendwo. Das geht jetzt nicht mehr. Inzwischen hat auch der Staat eingegriffen. Es gibt ein sogenanntes Solidarwerk, was die Orden gründen mussten. Das heißt, insgesamt die Ordensgemeinschaft garantieren dem Staat gegenüber, dass keine Gemeinschaften oder beziehungsweise die Mitglieder dieser Gemeinschaften im Alter auf Sozialhilfe angewiesen sind. Viele Klöster müssen sich wegen ihrer Überalterung Gedanken machen. Aber es gibt mancherorts durchaus Nachwuchs. In Düsseldorf-Angermund gibt es neuerdings ein neues Kloster. Katharinenkloster, Düsseldorf-Angermund, Benediktinerinnen. Gegründet 2022. Aktuell 6 Nonnen. Wir haben unser Gründungskloster in Köln und hatten dort in den letzten Jahrzehnten schon und vor allen Dingen in den letzten 10, 12, 15 Jahren recht gut Nachwuchs. Dadurch ist die Gemeinschaft gewachsen. Und als dann im Sommer 2020 die Frage auf uns zukam, ob wir vielleicht nicht einen neuen Standort übernehmen wollten, haben wir einen Entscheidungsfindungsprozess gestartet. So schildert Schwester Emanuela den Neustart. Ja, und so sind wir hier halt mit einer Gruppe von 5 Schwestern und einem Priester gestartet. Und inzwischen sind wir 6 Schwestern, ein Priester und eine Kandidatin. Das neue Zuhause ist groß. Früher lebten Dominikanerinnen in dem fünfeckigen Klostergebäude im sogenannten Pentagon von Angermund. Jetzt beleben es die Benediktinerinnen aus Köln. Und natürlich müssen auch sie schauen, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und das hängt immer wieder auch damit zusammen, was für Ausbildungen, Gaben Schwestern mitbringen. Zum Beispiel eine Schwester, die hält Kräuterkurse, die macht Bioprodukte, die ist auch Heilpraktikerin Psychotherapie, macht also Beratung. Ich selbst habe eine Ausbildung in Coaching, Supervision und Organisationsberatung. Manchmal fügen sich auch Dinge und es ergeben sich plötzlich ganz neue Möglichkeiten. Dann ist uns hier noch etwas zugewachsen, was uns vorher noch gar nicht so klar war. Ein Stück die Straße runter ist ein Friedhof und die Menschen haben uns für Trauerfeiern entdeckt, weil unsere Kirche deutlich schöner ist und weil wir anschließend eben auch Kaffee, Kuchen und Beköstigung anbieten können. Es gibt in diesem Teil unseres Stadtteils Angermund keinerlei Möglichkeit. Das gibt einfach keine Gastronomie hier. Gastlichkeit funktioniert auch in Angermund. Und die Schwestern freuen sich über Besuch, aber... Wir achten darauf, dass es auch zu unserem Leben passt. Ja, und wir haben ein Projekt begonnen mit dem katholischen akademischen Ausländerdienst und haben da jetzt Stipendiaten aus aller Welt während ihres Sprachkurses bei uns wohnen. So kommt also Leben in das recht große Haus. Und das ist ja auch eine Sache, mit der viele Ordensgemeinschaften zu tun haben. Die Gemeinschaften werden kleiner, doch die Immobilien bleiben groß. Oft sind sie alt und sanierungsbedürftig, aber auch voller Tradition und Geschichte. Da zieht man nicht einfach um in was Kleineres, Praktischeres. Eine Lösung dafür haben die Benediktinerinnen im Kloster Aibingen gefunden, in Rüdesheim, unweit des Rheins, an der Grenze von Rheinland-Pfalz und Hessen. Ihre Abtei St. Hildegard im Rheingau ist ein ausgewähltes Projekt des Förderprogramms Nationale Projekte des Städtebaus. Vom Bundesbauministerium gibt es 3 Millionen Euro für eine ressourcenschonende Transformation. Das Gebäude wird umgebaut, saniert und öffnet sich für neue Mitbewohner aus Kunst, Kultur und Wissenschaft. 250 Kilometer nördlich könnte sich Schwester Emanuela so etwas auch für die Zukunft des neuen Klosters in Düsseldorf-Angermund vorstellen. Insgesamt ist sie mit der neuen Niederlassung sehr zufrieden. Also zunächst mal hatten wir tatsächlich das Glück, dass wir halt in Köln in den Jahren davor reichlich Zuwachs hatten. Ich durfte in der Zeit als Priorin von 2010 bis 2022, das waren 2 Amtszeiten, 6 Jahre, ne? In der Zeit habe ich 25 neue Mitglieder aufgenommen, davon sind in dieser Zeit 17 geblieben. Das ist für heutige Zeiten enorm viel, das war ein großes Geschenk. Und das ist natürlich die Voraussetzung für das, was wir dann gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir wagen einen zweiten Standort. Schwester Emanuela spricht von Glück, dass sie so viel Nachwuchs haben. Andere Klöster haben dieses Glück nicht und es fühlen sich auch nicht mehr so viele junge Menschen berufen. Manche Gründe, die früher ausschlaggebend waren, um ins Kloster zu gehen, fallen heute eher weg. Manche wollten sich vielleicht vor der Gesellschaft verstecken, andere wollten nicht heiraten. Außerdem war es früher viel alltäglicher, dass jemand in ein Kloster eintrat. Deshalb sind die Schwestern und Brüder dankbar, wenn heute jemand wieder zu ihnen findet. Aber die Klöster nehmen auch nicht jeden, nur um weiter zu existieren. Der Eintritt ins Kloster sollte keine Flucht sein. Und es sollte nicht um Sicherheit oder Versorgung gehen. Sondern um die Suche nach Gott, beschreibt es Schwester Emanuela. Ja, natürlich. Und das ist das einzige Argument. Und das andere funktioniert auch nicht. Da kann ich auch jedem, der sich meint, man könne ins Kloster fliehen, nur folgendes Experiment vorschlagen. Gehen Sie mal für eine Stunde allein auf Ihr Zimmer, ohne Handy, ohne Buch, ohne Ablenkung. Setzen Sie sich mal still auf den Stuhl und halten sich selbst eine Stunde aus. So. Und daran merkt man einfach, in dem Raum der Stille kann ich nicht vor mir selbst fliehen. Ja? Also die, die heutzutage den Weg ins Kloster finden, sind tatsächlich in der Regel welche, die sehr, sehr ernsthaft schon auf dem religiösen Weg sind. Und das sind in der Regel ziemlich starke Persönlichkeiten. Und es ist ein langer Weg. Bis eine Schwester die ewige Profess ablegt, also sagt, ja, ich bleibe für immer, vergehen bis zu 10 Jahre. Aber das ist auch wichtig. Aber wir nehmen uns richtig Zeit zu erproben, trägt das. Deshalb ist erfreulicherweise die Austrittsquote aus Klöstern sehr viel niedriger als die Scheidungsquote. Das Ergebnis spricht für sich, findet Schwester Emanuela. Ich würde sagen, so viele Mitglieder aus echter Überzeugung hatten Klöster und Kirchen noch nie wie heute. Auch Schwester Anna Maria und ihre Karmelitinnen in Witten fühlen sich gut aufgestellt für die Zukunft. Wir kommen auch gut klar mit Arbeitsbereichen, können wir alles noch selber decken. Und ich denke, dass es auch in Zukunft so noch bleiben kann und wird. Auch dadurch, dass wir jetzt eine Interessentin haben, besteht irgendwo Hoffnung, es geht weiter. Und auch das hilft, sagt Schwester Lioba. Die Benediktinerinnen von Mariendonk teilen sich mit anderen Klöstern die Ausbildung ihres Nachwuchses. Es gibt einen Kurs für deutschsprachige Auszubildende für den Ortsberuf, für Benediktinerinnen, Zisterzienserinnen, weil die meisten Klöster es nicht mehr leisten können, den kompletten Ausbildungsgang selber zu leisten, weil bei weniger Kräften sind halt auch weniger Brüder oder Schwestern da, die das thematisch und fachlich können. Und in den meisten Klöstern sind halt ein, maximal zwei in der Ausbildung. Zwei ist schon viel. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in Zukunft in vielen Bereichen noch viel mehr machen müssen. Dass wir Ressourcen teilen, synergetische Effekte nutzen. Da sind aber, glaube ich, viele Klöster wirklich auch auf einem guten Weg. Klöster sind einem starken Wandel unterworfen. So wie sehr viele Bereiche unserer Gesellschaft. Die Arbeitskraft der Schwestern und Brüder ist heute entscheidend für den Erhalt der Gemeinschaft. Werden Gruppen zu alt und zu klein, werden sie zusammengelegt und ins Mutterhaus geholt. Doch sie finden auch Lösungen durch neue Wirtschaftszweige, die weniger arbeitsintensiv und zukunftsorientierter sind. Statt Landwirtschaft betreiben viele Klöster heute Gastgewerbe und christlich-geistliche Zentren. So bieten sie auch den Menschen außerhalb des Klosters ihre Hilfe, ihre Dienstleistungen und Fähigkeiten an. Klöster können in die Insolvenz gehen, aber in der Regel haben sie bedachte Entscheider, die gut rechnen können und an die Gemeinschaft denken. Und manches bleibt einfach ungewiss, sagt Schwester Angela vom Kloster Salzkotten. Wir wissen nicht, wie Kirche morgen geht. Wir wissen nicht, wie Gesellschaft morgen sein wird. Wir wissen nicht, wie Orden morgen geht. Wir fangen jetzt einfach so an. In der Abtei Königsmünster glaubt Pater Julian an morgen. Was die Zukunft bringt, wissen wir nicht. Das liegt in Gottes Hand. Darauf vertraue ich, das glaube ich. Und wir können nur das Unsere dazu tun, dass dieses Projekt gelingt. Ora et Labora. Wirtschaftsunternehmen Kloster. Ein Feature von Katrin Börs. Es sprachen Susanne Reuter und Bruno Winzen. Technische Realisation Ralf Felder und Werner Jäger. Regieassistenz Juli Grotgar. Regie Rolf Meyer. Redaktion Frank-Christian Starke. Dieses und viele weitere ARD-Features in der ARD-Audiothek. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2024.